Deutschlandradio Kultur, 7:11. In der Europäischen Union hat gestern die Europawahl begonnen. 27 Länder, 375 Millionen Wahlberechtigte. Und in Großbritannien wurde gestern schon gewählt. Für die britische Regierung könnte diese Wahl, die dort zum Teil verbunden ist mit Kommunalwahlen, zum Fanal werden. Gestern Abend hat sich ein weiterer Minister aus dem Kabinett von Premier Gordon Brown verabschiedet und er hat dann en passant gleich auch noch den Rücktritt von Gordon Brown gefordert. Ich begrüße jetzt unseren Korrespondenten Martin Zagatta in London. Die Ergebnisse der Europawahl dürfen ja erst am Sonntag bekannt gegeben werden. Aber gibt es denn schon erste Ergebnisse bei den Kommunalwahlen? Die gibt es und die fallen wie erwartet katastrophal schlecht aus für die Labour-Partei. In Bristol haben die Liberaldemokraten jetzt beispielsweise die Macht übernommen, dort den Stadtrat in Bedfordshire, im Kreisrat ist das den Konservativen gelungen, überall auf Kosten der Labour-Partei also. Da deutet alles darauf hin, dass diese Kommunalwahlen zum vorausgesagten Debakel auch für die Labour-Partei und für Gordon Brown werden und was ihm ganz schwer schaden wird. Gestern Abend, als die Wahllokale geschlossen haben, Punkt 22 Uhr, da ist der Arbeitsminister James Purnell mit dieser Erklärung herausgekommen, dass er zurücktritt, dass er Gordon Brown zum Rücktritt auffordert. Da hat er Pluspunkte gesammelt in der Partei, hat sich loyal verhalten, hat nicht quergeschossen, solange die Wahlen da noch gelaufen sind. Aber jetzt wird hier diskutiert, ob das der Todesstoß für Gordon Brown ist. Viele sind der Meinung, er müsste heute eigentlich zurücktreten. Es ist jetzt schon ein großer Auflauf in der Downing Street, obwohl es hier kurz nach 6 Uhr ist morgens erst. Dort stehen Reporter, warten auf eine Erklärung, was der Premierminister sagen wird. Er kämpft heute zumindest um sein politisches Überleben. Die Rücktrittsforderung steht also im Raum. Wie müsste das vonstatten gehen? Nun ja, also seine Gegner haben sich gestern Abend sofort zu Wort gemeldet und sagen, das sei jetzt der Sargnagel. Gordon Brown sollte heute seinen Rücktritt bekannt geben, soll bekannt geben, dass er sich als Premierminister zurückziehen wird und damit den Weg freimachen für die Wahl für einen Nachfolger. In einer ersten Erklärung gestern Abend hat ein Sprecher der Downing Street erklärt, der Premierminister bedauere diesen Rücktritt, er sei enttäuscht, aber er wolle sich jetzt auf den Umbau der Regierung konzentrieren. Das deutet darauf hin, dass Gordon Brown zu diesem freiwilligen Rücktritt nicht bereit ist. Dann wird ihm am Mittwoch, das ist absehbar, ein Misstrauensvotum im Parlament drohen. Das bringt die Opposition ein. Da wird er wohl nicht gestürzt werden. Da wird die Labour-Partei zusammenstehen müssen. Das geht gar nicht anders. Da hat sie eine große Mehrheit. Aber was dem Premierminister sehr gefährlich werden könnte, das ist eine Unterschriftenaktion in den Reihen der eigenen Fraktion, der Labour-Fraktion. Und wenn da 72 Unterschriften zusammenkommen, dann müsste über den Premierminister bzw. über den Parteichef abgestimmt werden. Und einiges deutet darauf hin, oder zumindest sind seine Gegner überzeugt, dass sie diese 72 Stimmen zusammenbringen könnten. Dieser Spesenskandal, der die Öffentlichkeit in Großbritannien derzeit so bewegt, der betrifft ja auch die anderen Parteien, also die Liberaldemokraten, die Konservativen. Warum schadet er aber Gordon Brown so sehr? Also weil dieser Spesenskandal sowohl die Europawahl wie jetzt die Kommunalwahl überschattet, weil das jetzt das vorherrschende Thema ist und sich der Ärger vor allem deshalb gegen die Regierung richtet, weil Brown in einer sehr, sehr ungünstigen Position ist. Es hat sich herausgestellt, dass einige Abgeordnete derart betrogen haben, dass sie sich da sogar strafbar gemacht haben. Sie haben Hypothekenzahlungen abgerechnet, die es gar nicht mehr gegeben hat. Und jetzt wehrt sich Gordon Brown mit Händen und Füßen gegen die Forderung, Neuwahlen anzusetzen. Das heißt, auch diese Abgeordneten können noch ein Jahr lang in Amt und Würden bleiben, wenn es keine Neuwahlen gibt. Sie sind frei gewählte Abgeordnete. Man kann sie zur Not aus der Fraktion ausschließen, aber sie bleiben da noch ein Jahr im Amt. Wenn Gordon Brown an dem regulären Wahltermin festhält, sie kassieren Gelder, Gehälter, weiterhin diese Spesen, ihre Rentenzahlungen oder ihre Rentenansprüche gehen in die Höhe. Und die Opposition sagt ganz einfach, das sind frei gewählte Abgeordnete, wir können die nicht rauswerfen, aber wir sind dafür sofort Neuwahlen, da können wir auch selbst gegen betrügerische Abgeordnete in den eigenen Reihen vorgehen und damit steht die Opposition natürlich wesentlich besser da und dieses Argument arbeitet auch gegen die Regierung und gegen den Premierminister. Wovon hängt es denn ab, ob es Neuwahlen geben wird? Ist das in nächster Zeit überhaupt denkbar? Nun ja, wenn der Druck jetzt derart groß auf Gordon Brown wird, der muss jetzt erst einmal seine Regierung umbilden, das hat er angekündigt. Jetzt kann es natürlich passieren, dass der ein oder andere Minister, der jetzt verschoben werden sollte auf einen anderen Posten, sich so stark fühlt, dass er sagt, das mache ich gar nicht mit. Es gibt entsprechende Hinweise, es gibt andere Minister. Man hat gehört, dass beispielsweise die Europaministerin Caroline Flynn schon zu Gordon Brown gegangen ist und gesagt hat, also sie will jetzt noch einen viel wichtigeren Posten im Kabinett, sonst spricht sie sich auch für seinen Rücktritt aus. Offiziell wird das natürlich dementiert. Er kommt da in eine ganz ungünstige Lage und es ist jetzt die Frage, ob vielleicht noch weitere Minister sich diesen Rücktrittsforderungen anschließen werden, ob andere Schwergewichte in der Labour-Partei ihm das nahelegen. Das muss man abwarten die nächsten Tage, das ist ganz schwer zu übersehen. Vielen Dank für diese Informationen. Unser Korrespondent Martin Zagatta in London. Dem britischen Premierminister Gordon Brown steht das Wasser bis zum Hals. 7:17 Uhr.